Eins, zwei, drei und vier. Somewhere out there, beneath the pale moonlight, someone's thinking of me and loving me tonight. Somewhere out there, someone's saying a prayer that we'll find one another in that big somewhere out there. Willkommen zur wahrscheinlich letzten Ausgabe von Wir hören Stimmen im Jahr 2013. Mein Name ist Lars und ich stelle euch heute einen Podcast vor, der euch vielleicht nützlich werden wird, wenn im Januar etwas fortgesetzt wird. Was das ist, das haben die Fans dieser Serie, von der ich spreche, schon am Intro erkannt, denn es geht um Community. Community ist eine Fernsehserie, die relativ populär ist, vor allem unter Leuten, die, internetaffin sind. Es gibt viele Memes darum. Diese Serie enthält unheimlich viele Querverweise, viele popkulturelle Referenzen. Ja, und es gibt natürlich auch einen Podcast, der sich mit diesen Dingen befasst. Dieser Podcast heißt Pillows and Blankets. Hallo und willkommen zur 9. Folge des besten Community-Podcasts in Tempelhof. Neuerdings in Tempelhof. Ich glaube, wir können selbstbewusst sagen, das ist der beste Podcast in Tempelhof. Also, willkommen bei Pillows and Blankets Nummer 9. Bei mir sind Sebastian. Und der Konrad. Und Jenny. Hallo Jenny. Heute reden wir über die Folge Debate 109 aus der ersten Staffel von Community. Und der Konrad möchte uns in aller Einzelheit den Inhalt darlegen. Pillows and Blankets wird von Sebastian, Jenny und Konrad gemacht. Und die drei sind als Filmjournalisten tätig und haben deswegen inhaltlich auch einen relativ hohen Anspruch. Und das merkt man auch. Sie gehen also stark auf die Figuren ein, die Figurenentwicklung. Sie gehen relativ akribisch auch an einzelne Punkte in den Episoden dran. Denn in jeder Episode von Pillows and Blankets wird genau eine Episode von Community besprochen. Sie sagt ja selber irgendwie so, sie hat jetzt irgendwie kein Problem damit, mal auf Toilette mitzugehen. Irgendwie, sie versteht es zwar nicht, aber sie macht es immer, sie wollte es mal ausprobieren so. Und dann macht sie es und dann fällt sie halt trotzdem. Einfach weil sie halt Britta ist und weil sie halt so. Ja, aber wenn man da auf dem Klo ist und selbst dort nicht man selbst sein kann, wo kann man dann sich selbst sein? Eben, es wäre viel schöner, wenn Britta irgendwie auf ihre eigene Art dann am Ende irgendwie Annie den Ratschlag geben kann. Macht sie ja auch. Ja, aber noch immer auf der Toilette. Das ist doch das. Aber das ist doch gar nicht das Ding. Darum geht's doch gar nicht. Also ich finde halt doof, dass alles so, also so was drum getan ist. Ja, die Toilette ist das, wo man so ehrlich ist und irgendwie sein Herz ausschütten kann. Aber wenn Britta kommt und über das redet, was sie halt ausmacht, weißt du, nämlich ihre ganzen Probleme, die natürlich Shirley den Scheiß interessieren, weil sie alle so verklausulierte Politiker Sachen beinhalten, dann ist das wieder falsch. So, das ist so ein eng bemessener Raum. Ach, ich möchte jetzt gerne eine Magisterarbeit darüber schreiben, über Toiletten. dass sich Britta völlig verbiegen muss dafür. Ja. Weißt du, das ist. Aber das muss sie ja gerade nicht. Doch, muss sie. Nein, muss sie nicht. Das ist doch gerade das Ende der Folge, dass sie sich nicht verbiegen muss. Aber sie muss es auf Toilette machen. Und du hast doch eben selber gesagt, sie versucht in so einen Rant zu kommen und dann fängt sie sich ein. Sie muss sich ja doch. Ja, verbiegen. Nee. Und am Ende kommt sie ja in den Rant. Sie will ja erst ranten und dann sagt sie irgendwie sowas ja wie, ja, die Männer kontrollieren die Welt, bla bla bla. Und dann kommt sie in einen Rant, der aus ihr herauskommt. Ja, aber damit treffen sie sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, auf denen sie sich da jemals treffen könnten. Und dass die ganze Entwicklung reicht wahrscheinlich nur für dieses eine Gespräch. Das hat natürlich den Vorteil, dass sie sich ganz genau auf die einzelnen Aspekte einer Folge konzentrieren können. Und damit das nicht zu langwierig wird, geht jede Folge etwa eine halbe Stunde und nicht länger. Neben diesem inhaltlichen Anspruch sind die drei aber relativ locker, was ich ziemlich entspannend finde, weil dadurch eben jede Folge von Pillows and Blankets relativ fluffig wird. Da wird dann eben auch schon mal Pizza gegessen während des Podcastens. Und es mag ja Leute geben, die von Schmatzen in Podcasts sich extrem gestört fühlen. Aber in so einer Quatschrunde, wo sich Leute Dinge erzählen, finde ich das eigentlich keine schlimme Sache. Ja. Ich kenne es ehrlich gesagt erst, seitdem es im deutschen Fernsehen läuft. Es läuft im deutschen Fernsehen? Ja, bei Es startete letztes Jahr im April auf ProSieben. Und meine ehemalige Mitbewohnerin hat das aber schon geguckt. Ich habe sie mal kurz gesehen, wie sie das so geguckt hat. Und dann irgendwie... Also wir waren im gleichen Raum, ich habe nicht an dem Fenster gestanden. Es war nicht creepy, es war ganz normal. Ich beobachte, was Leute auf ihrem Laptop so treiben. Die fünfte Staffel von Community startet Anfang Januar. Und bisher sind die drei von Pillows and Blankets bei der 10. Folge der ersten Staffel. Sie sind also ein bisschen zurück und es wird wahrscheinlich auch noch relativ lange dauern, bis sie dann zur 5. Staffel kommen. Ich empfehle trotzdem, wenn ihr Community nicht kennt oder wenn ihr es kennt, dann guckt euch die entsprechende Folge an, die in der Podcast-Episode besprochen wird. Hört euch dann die Episode des Podcasts dazu an und bildet euch eure eigene Meinung. Ihr bekommt bei Pillows and Blankets eine sehr, sehr schöne Grundlage, um euch Gedanken um die einzelnen Folgen machen zu können. Wer Community kennt, weiß, dass man sich eigentlich auch länger als eine halbe Stunde mit jeder einzelnen Episode beschäftigen könnte. Wer sollte diesen Podcast also hören? Naja, Leute, die sich für Community interessieren, auf jeden Fall. Wer das nicht tut, der ist da auf jeden Fall am falschen Ort. Und natürlich sollte man auch sich gerne und locker mit Community beschäftigen wollen. Denn diese ganzen popkulturellen Referenzen, die da drin stecken, die erkennt man manchmal auch nicht sofort. Und da ist es ganz schön, so eine Art Lesehilfe an die Hand zu kriegen, wie man über eine Community-Folge nachdenken kann. Nicht hören sollte diesen Podcast, wer nichts mit Community anfangen kann, wer auch nichts damit anfangen will. Und wen zum Beispiel Schmatzgeräusche stören, der kann das eigentlich auch vergessen. Aber wie gesagt, mich persönlich lässt das relativ kalt. Pillows and Blankets, ein super Podcast zu einer tollen Serie und deswegen meine letzte Empfehlung für das Jahr 2013. Macht's gut, bis 2014. Tschüss.